Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um jemanden, der die Popmusik besonders in den 60er Jahren entscheidend mitgeprägt hat, als Songschreiber und Betreiber einer Plattenfirma, vor allem aber als Produzent und Arrangeur, wenn es also darum geht, wie und was die Musiker im Studio spielen, wie gesungen wird, wie alles zusammenpasst und wie daraus schließlich ein bestimmter Klang entsteht. Bei keinem anderen Produzenten der gesamten Popgeschichte ist diese charakteristische Art namentlich so eng verknüpft wie bei eben diesem Mann aus den USA, der im Laufe des Dezembers noch Geburtstag hat. Unser Soundcheck-Thema bis 3 Uhr, The Wall of Sound. Phil Spector wird 60.